Hello, hello, hello, my dear friend. Hallo, hallo, hallo, meine lieben Freunde. Look, there is a scripture that opened my eyes many, many, many years ago. Es gibt eine Schriftstelle, die vor vielen, vielen Jahren meine Augen öffnete. And it actually became the scripture I talked so much about. Es wurde tatsächlich eine der Schriftstellen, über die ich sehr viel spreche. I think Daniel knows. Ich glaube, Daniel weiß es. Colossians 1, verse 15 and 16. Kolosse 1, Verse 15 und 16. Verse 15 says that he is the image of the invisible God. Vers 15 sagt, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. The firstborn of all creation. Der Erstgeborene vor allen Kreaturen. And then look what it says, it's talking about Jesus. Und schau, wie es weitergeht. Es spricht natürlich über Jesus. Verse 16, for by him all things were created that are in heaven and that are on earth. Vers 16, denn durch ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Who is by him? Wer ist durch ihn? Jesus. Jesus. Look, whether thrones, whether visible or invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers. Schau, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Obrigkeiten. All things were created through him and for him. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Listen, my friend, you have never been created for yourself, you've always been created for him. Hör zu, mein Freund, du wurdest nie für dich selbst geschaffen, du wurdest für ihn geschaffen. Listen, I've come to a very clear understanding and also an experience. Ich kam zu dieser ganz klaren Erkenntnis und auch zu dieser Erfahrung. The more you understand, you're supposed to live only for him, the more satisfied your life will be. Je mehr du verstehst, dass du bestimmt bist, für ihn zu leben, desto zufriedener wird dein Leben sein. Isn't it funny how we try to fill the emptiness of our heart that can only be found in living for him? Ist es nicht komisch, wie wir versuchen, die Leere in unserem Herzen zu füllen, die nur gefüllt werden kann, wenn wir für ihn leben? So the more we're trying to live for our own desires in our own ways, the way we want to, the more frustrated we get. Je mehr wir versuchen, für unsere eigenen Sehnsüchte zu leben, auf unsere eigene Art und Weise, desto frustrierter werden wir. And the more frustrated we get, the more we try to get rid of this frustration in the wrong way. Und je frustrierter wir werden, desto mehr versuchen wir, diese Frustration auf eine falsche Art und Weise loszuwerden. So now we're in this, as they say in America, catch 22. I think that's what it's called. Anyhow, it's a saying like you are stuck. You're basically stuck. You can't get out. Either way is wrong. Und jetzt steckst du fest. Egal was du machst, jeder Weg ist falsch. And then we try to find a way out by trying to live our own ways to get rid of this frustration, but we never can. Und wir suchen, einen Weg zu finden, aus unserer Frustration rauszukommen, aber es geht nicht. Logically, if you have been created for him and you don't live for him, life doesn't make sense. Logischerweise, wenn du für ihn geschaffen wurdest, aber nicht für ihn lebst, dann macht das Leben keinen Sinn. You try to use a hammer as a screwdriver, how is it gonna work? Wenn du einen Hammer als Schraubenzieher verwendest, wie soll das funktionieren? It's never gonna work because it's not been produced for this purpose. Es wird nie funktionieren, da er nicht für diesen Zweck geschaffen wurde. So since you have been not created for any other purpose but for him, life only makes sense living it for him. Da du für keinen anderen Zweck geschaffen wurdest als für ihn, macht das Leben nur Sinn, wenn du für ihn lebst. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. I've had so many messages from so many people. Ich habe so viele Nachrichten von so vielen Menschen erhalten. Asking me this same question. Die mir dieselbe Frage gestellt haben. Reinhard, I'm so desperate to find my purpose in life. Help me. Reinhard, ich bin so verzweifelt, den Sinn meines Lebens zu finden. Hilf mir. And usually these people are so frustrated. Und gewöhnlich sind diese Menschen so frustriert. But as I sit and talk with them, I very quickly discover one thing. Aber wenn ich mich mit ihnen hinsetze und spreche, entdecke ich sehr schnell eine Sache. They have never even given thought to their primary purpose, but they are completely focused on the secondary purpose. Sie haben nie jemals über den primären Zweck nachgedacht. Sie sind komplett auf den sekundären Zweck fokussiert. So what's the difference with the primary and the secondary? Was ist der Unterschied zwischen dem primären und dem sekundären Zweck? The primary purpose is who you were created for, and the secondary purpose is what you do. Der primäre Zweck ist, für wen du geschaffen wurdest, und der sekundäre Zweck ist, was du machst. Yes, I understand that Ephesians 2 verse 10 says this. Ja, ich verstehe, dass Epheser 2, Vers 10 folgendes sagt. We are God's workmanship created for good work. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken. Which he beforehand has prepared for us. Zu welchen Gott uns zuvor bereitet hat. But this is not your primary purpose, it's your secondary purpose. Aber das ist nicht dein primärer Zweck, sondern dein sekundärer. Your primary purpose is that you have been created for Jesus. Dein primärer Zweck ist, dass du für Jesus geschaffen wurdest. So if you make it your highest goal to live your primary purpose, which is for Jesus. Wenn du es zu deinem höchsten Ziel machst, deinen primären Zweck zu leben, für Jesus zu leben. You know what's gonna happen? Weißt du, was dann passiert? It's going to be the easiest thing in the world to find your secondary purpose, which you falsely believe is your main purpose. Es wird die einfachste Sache der Welt zu sein, deinen sekundären Zweck zu finden, wovon du glaubst, dass es dein Hauptzweck ist. Look, I'm opening orphanages here in Brazil. Schau, ich öffne hier in Brasilien Waisenhäuser. I never stressed. Prayed, fasted, try to figure out what God wants me to do here in Brazil. Ich habe nie gestresst, gebetet, gefastet, um herauszufinden, was Gott wollte, dass ich hier in Brasilien mache. I literally tumbled into this. Ich bin da buchstäblich hineingestürzt. Why? Because I don't waste my time trying to figure out my secondary purpose, which is the works that I have to do for Jesus. Warum? Weil ich nicht meine Zeit verschwende, meinen zweitrangigen Zweck herauszufinden, was bedeutet, die Werke für Jesus zu tun. I spend my time living a life radically surrendered to Jesus, who is the owner of my life. Ich verbringe meine Zeit damit, mich radikal Jesus hinzugeben, der Besitzer meines Lebens ist. And as I do this, everything else just unfolds. Und indem ich das tue, entfaltet sich alles Weitere. Makes sense to live like this. Es macht Sinn, so zu leben. See you tomorrow. Sehe dich morgen.